Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Roland. So free my mind. Heimspiel. Thank you. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Roland. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Roland. Für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-Null@mdr.de. We'll be right back. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Roland. Sputnik Black Beats.